geboren und trotzdem bist du in meinem Sinn. Wenn du eines Tages zur Welt kommst, dann weiß ich, du kleines Wesen bist der Hauptgewinn. Eines Tages werde ich dein Vater sein, trotz all den dunklen Wolken, die es im Leben gibt. Ich werde da sein für dich, ich lass dich nicht im Stich, bis endlich für dich wieder ein kleiner Sonnenstrahl durch die Wolken bricht. Alles, was ich dir geben kann, ist all meine Liebe und mein Leben. Mehr kann ich dir nicht geben. Noch nicht geboren und trotzdem bist du in meinem Sinn. So gut es geht, werde ich da sein für dich. Ich werde dich vorbereiten für das Leben, damit du eines Tages führen kannst dein eigenes Leben. Ich werde immer stolz sein auf dich, egal was du tust. Ich werde da sein, wenn du mich brauchst und wenn du noch Antworten suchst. Doch nicht geboren und trotzdem bist du in meinem Sinn. Du wirst eines Tages mein ganzes Leben verändern. Doch ich werde mich dieser Verantwortung stellen. Eines Tages werde ich dein Vater sein. Du kannst auf mich zählen. Egal was passiert, ich werde immer hinter dir stehen. Du kannst auf mich zählen. Wenn Tränen aus deinen Augen marschieren, dann nehme ich dich in meine Arme und ich lass dich nicht allein. Ich nehme dich in die Arme und küsse dir die Stirn. Eines Tages werde ich dein Vater sein. Ich lass dich nicht im Stich. Ich lass dich nicht allein. Alles, was ich dir geben kann, ist meine Liebe und mein ganzes Leben. Mehr kann ich dir nicht geben. Noch nicht geboren und trotzdem bist du im Mond.